Ich hab heut Nacht, denk sich auf den Himmel aus, denn ich hätt die Stunde, in der dieser Stern fällt, nicht gerne versäumt. Weil ich, das gesteh ich hier, einen großen Wunsch verspür, geht er in Erfüllung, dann bin ich so glücklich und froh wie nie. Fräulein, wenn vom Himmel zählt, unser Stern darunter fällt, wünsche ich mir für mich nur sie. Vom Himmel zählt, unser Stern darum